Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl. Es ist nicht bloß die Arbeit schlechthin, sondern auch ein scharfer Unterschied in der Idee der Arbeitsehre und der Arbeitssittlichkeit, die den Semiten vom Arier trennt. Der Jude gibt sich oft umfängliche Mühe, um eines höchst armseligen Gewinnes willen, er wendet Scharfsinn, Ausdauer, Willenskraft in einem Maße auf, welches er für die lohnendste ehrliche Arbeit niemals auch nur entfernt aufwenden könnte. Im unverdrossensten Kopfzerbrechen ersinnt er Listen, über die jedem ehrlichen Manne der Verstand stillsteht. Er hält große Stücke auf die äußere Ehre seines Berufes, ja, er ahnt sogar etwas von der Poesie der Arbeit und freut sich seines Humors, seiner listigen Lumpenstreiche. Es fehlt ihm nur eine Kleinigkeit zum wirklichen Arbeiter, das sittliche Motiv und das sittliche Ziel. Und mit dieser Kleinigkeit fehlt ihm alles. Theodor Mommsen, geboren 1817. Das merkwürdige, nachgiebig zähe Volk war in der alten wie in der heutigen Welt überall und nirgends heimisch und überall und nirgends mächtig. Wie zahlreich selbst in Rom bereits vor Cäsar die jüdische Bevölkerung war und zugleich wie landmannschaftlich eng die Juden auch damals zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, dass es für den Statthalter bedenklich sei, den Juden in seiner Provinz zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf zählen dürfe, nach seiner Heimkehr von dem hauptstädtischen Pöbel ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der Handel. Mit dem erobernden römischen Kaufmann zog damals der jüdische Händler überall hin, wie später mit dem genuesischen und venezianischen, um nebenbei der römischen strömte das Kapital allerorts bei der jüdischen Kaufmannschaft zusammen. Auch zu jener Zeit endlich begegnen wir der eigentümlichen Antipathie der Okzidentalen gegen diese so gründlich orientalische Rasse und ihrer fremdartigen Meinungen und Sitten. Dies Judentum, obwohl nicht der erfreulichste Zug in dem nirgends erfreulichen Bilde der damaligen Völkermengung, war nichtsdestoweniger im natürlichen Verlauf der Dinge sich entwickelndes geschichtliches Moment, das der Staatsmann weder ableugnen noch bekämpfen durfte und dem Cäsar vielmehr eben wie sein Vorgänger Alexander in richtiger Erkenntnis der Verhältnisse möglichst Vorschub tat. Wenn Alexander, der Stifter des alexandrinischen Judentums, damit nicht viel weniger für die Nation tat, wie ihr eigener David durch den Tempelbau von Jerusalem, so förderte auch Cäsar die Juden in Alexandria wie in Rom durch besondere Begünstigungen und Vorrechte und schützte namentlich ihren eigentümlichen Kult gegen die römischen und gegen die griechischen Lokalpfaffen. Die beiden großen Männer dachten natürlich nicht daran, der hellenischen oder italisch-hellenischen Nationalität die jüdische ebenbürtig zur Seite zu stellen. Aber der Jude, der nicht wie der Okzidentale die Pandora-Gabe politischer Organisation empfangen hat und gegen den Staat sich wesentlich gleichgültig verhält, der ferner ebenso schwer den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt, als bereitwillig denselben mit jeder beliebigen Nationalität umhüllt und bis zu einem gewissen Grad der fremden Volkstümlichkeit sich anschmiegt. Der Jude war eben darum wie geschaffen für einen Staat, welcher auf den Trümmern von 100 lebendigen Politiken erbaut und mit einer gewissermaßen abstraktiven und von vornherein verschlissenen Nationalität ausgestattet werden sollte. Auch in der alten Welt war das Judentum ein wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition. Mommsen, Römische Geschichte, 7. Auflage, 3. Band, Seite 549, Berlin 1882. Freiherr von der Brüggen. Beim Juden geht das Gebot des materiellen Gewinns so sehr allen anderen psychischen Motiven vor, dass nur wenige Gebiete der Pflicht ihm gegenüber Geltung behalten. Und diese wenigen Gebiete liegen eingeschlossen in dem Bereiche der religiösen Genossenschaften des Alten Testaments, dem Christen der christlichen Gesellschaft und dem christlichen Staate gegenüber besteht für den Juden keine sittliche Pflicht. Ein Jude, der gestohlen hat, wird um deswillen von seinesgleichen kaum schlechter angesehen, es sei denn, er hätte sich dabei ertappen lassen und ihm der Gewinn davon entgangen wäre. Ein Hehler vollends ein gewöhnlicher Betrüger, verliert durch diese Verbrechen in den Augen der Juden nichts an seiner gesellschaftlichen Stellung, es sei denn, dass das Verbrechen am Judentume verübt wurde. Die Lüge ist etwas so Gebräuchliches, dass man den Wert der Wahrhaftigkeit kaum zu kennen scheint. Ehre wird hier mit Gold reichlich aufgewogen, wer Geld hat, hat Achtung und niemand fragt nach seiner Ehre. Man wird vielleicht einwenden, das sei die Folge der langen Bedrückung. Aber der Litauer ist noch viel ärger bedrückt worden als der Jude und ist dennoch mehr geneigt, in Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit eine Befriedigung zu finden. Die strenge Geschlossenheit der Kaste ist fast vollkommen. Nur durch das Recht des Blutes wird der Zutritt erlangt. Der Austritt wird mit einem Hass und einer Wut bestraft, welche sich alljährlich in Beispielen zeigt, wo jüdische Abtrünnige von ihrem Volke durch die ganze Welt hin verfolgt werden, wo Jüdinnen, die einen Christen heirateten, mit Gewalt geraubt wurden und verschwanden, abtrünnige Söhne von der Rache des Stammes ereilt wurden. Der einheitliche Geist dieser Aristokratie ist ein gewaltiger, die Energie in der Verflechtung der gemeinschaftlichen Interessen der Kaste ist bewundernswert. Dieser sittliche Mangel beim Volke Israel in Verbindung mit seiner geistigen Macht und mit der Abwesenheit aller Verantwortlichkeit bei Ausübung der Letzteren, das sind Umstände, welche die größte Aufmerksamkeit der Staaten verdienen. Es handelt sich bei der Judenfrage in keiner Weise um religiöse Duldung. Wer die Sache so meint, weiß entweder nichts von der Judenfrage oder er benutzt die Toleranzfahne bloß als Aushängeschild. Nicht der Glaube scheidet uns von dem Juden, sondern die Kultur. Die Judenfrage ist eine Kulturfrage. Ernst Freiheit von der Brüggen, Russland und die Juden, Seiten 48 und folgende und 96, Leipzig 1882. Viktor von Scheffel, geboren 1826, gestorben 1886. Brief an den Wiener Juden Singer, der an Scheffel zum 58. Geburtstage die Schrift »Sollen die Juden Christen werden?« geschickt hatte. Ihre Broschüre werde ich mit Aufmerksamkeit lesen, halte aber ein Eingehen auf die Fragen nicht für praktisch, da gar nichts damit entschieden wird. Die Abneigung der germanischen Völker gegen die Semiten beruht nicht auf der Verschiedenheit von Religion und Dogma, sondern auf Verschiedenheit von Blut, Rasse, Abstammung, Volkssitte und Volksgesinnung. Sie lässt sich weder schaffen noch in Abgang dekretieren. Sie wird auch bei der freiesten religiösen und politischen Anschauung beider Parteien fortbestehen, wie bei Amerikanern und Chinesen, die auf dem freien Boden von Texas neben und miteinander leben. Karlsruhe in Baden, 24. Februar 1884, Viktor von Scheffel. Emile Zola, geboren 1840, gestorben 1904, aus dem Roman Le Agent. Er fühlte gegen die Juden den alten Rassenhass, den man am kräftigsten im Süden Frankreichs vorfindet. Er richtet seine laute Anklage gegen die Rasse, die kein Vaterland und keinen Fürsten habe, die überall als Schmarotzer bei den Völkern lebe, die zwar so tue, als ob sie die Gesetze anerkenne, aber in Wirklichkeit nur ihrem Gott des Raubes, des Blutes und des Zornes gehorche. Überall erfülle sie die ihr von diesem Gott gegebene Bestimmung, alles rücksichtslos an sich zu reißen, sich bei jedem Volke einzunisten wie die Kreuzspinne inmitten ihres Gewebes, die Beute einzufangen, allen das Blut auszusaugen und sich von dem Leben anderer zu mästen. Mit innerer Wut prophezeite er die schließliche Unterwerfung aller Völker durch die Schacherjuden, sobald sie sich das ganze Vermögen des Erdballs durch Wucher angeeignet hätten, was nicht mehr lange dauern würde, da man ihnen in der täglich wachsenden Ausdehnung ihrer Herrschaft vollkommen freies Spiel lasse. Ein Bild von der Börse eben da. Da stand ein in lärmender Gruppe eine unreinliche Judengesellschaft mit fettglänzenden Gesichtern oder abgemagerten Raubvogelprofilen beisammen, eine ungewöhnliche Versammlung auffallender Nasen, die über eine Beute dicht aneinander gedrängt, sich unter lauten Rufen ereifernd und nahe daran, einander aufzufressen. Auf dem Börsenplatz war die Erregung gestiegen. Das Geschrei der Spieler hallte mit der entfesselten Heftigkeit einer Hochflut an den Wegen wider, auf denen es von Leuten wimmelte. Es war der letzte Aufschrei zum Dreiviertel auf 3 Uhr, der Kampf um die Schlusskurse, das wütende Ringen darüber, wer mit vollen Händen von dannen gehen sollte.